Kompromisse. Alles oder nichts. Keine Kompromisse. Ich will lieber stehen, sterben, als auf Knien zu leben. Mit beiden Kompromissen kann man nichts bewegen. Alles oder nichts, endgültige Entschlüsse. Kein Entgegenkommen, keine Kompromisse. Denn das Leben ist zu kurz für feige Kompromisse. Alles oder nichts, keine Kompromisse. Keinen Moment zögern, mir mein Recht zu erstreiten.